jemand Waffel gesungen. Mit viel Pep und Popmusik, natürlich nur für Kinder. Na klar, für wen denn sonst? Leg doch mal ne Platte auf, natürlich nur für Kinder. Mit viel Pep und Popmusik, natürlich nur. Na klar, für wen denn sonst? Ach schade, ich hab nur einen Kassettenrekorder. Okay, Gitte, dann kriegst du ein extra Refrain. Leg doch mal.